6. Sprechen Sie nach, bitte. Entschuldigung, was kostet der Reis? Der Reis kostet 1,99. Entschuldigung, was kostet der Reis? Der Reis kostet 1,99.